Zweites Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Nikolai Afanasjewitsch hatte mit Recht nicht viel von dem Brief erwartet, mit dem der Diakon davongeritten war. Abhiller blieb eine ganze Woche fort, und als er gesenkten Hauptes auf mattem Pferde heimkam, berichtete er, dass er mit seinem Brief für nichts ausgerichtet habe und auch nichts habe ausrichten können. »Warum denn das?« fragte man ihn. »Ja, einfach. Weil der Vater so wie ich selbst mir sagte, lass ab, mein Lieber, wir Geistlichen haben keinen, der sich unser annimmt. Bitte alle, dass sie mir den Gefallen tun, sich nicht für mich zu verwenden.« Und der Diakon wollte darüber weiter gar nicht reden. Viel lieber erzählte Abhiller, wie er den Propst angetroffen und was dieser in der einen Woche erlebt hatte. »Der Bischof«, so berichtete er, »ist gar nicht so böse für ihn, ja eigentlich überhaupt nicht erzürnt. Er hat ihn bloß als Politik der Martei beantwortet, um es mit der weltlichen Obrigkeit nicht zu verderben. Deswegen allein war der Vater Savelich in die Stadt geholt, jawohl, und der Vater Savelich könnte die ganze Schuld von sich abwälzen und zu uns zurückkommen, denn der Bischof hält es insgeheim mit ihm, jawohl. Gleich am nächsten Tag war ihm eine geheime Mitteilung vom Bischof, dass er zum Herrn Gouverneur gehen solle und um Entschuldigung bitten. Jawohl, aber der Vater Savelich hat in seiner Hartnäckigkeit sehr schroff darauf geantwortet. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, kann also auch nicht um Vergebung bitten. Dadurch hat er nun auch den Bischof aufgebracht. Jawohl. Aber auch jetzt war der Zorn nicht groß, denn der Beschluss des Konsortiums, eine Untersuchung wegen jener Predigt einzuleiten, hat er mit einem großen blauen X durchstrichen und alle Gemüter im Stillen beruhigt, indem er den Vater Savelich, dem niederen Klerus als Bischofshofe zuzählen ließ. Jawohl. Und Vater Savelich dient jetzt? Fragte Safari. Jawohl, er liest die Hoa und die Parömie, aber sein Sinn ändert er nicht. Und auf die politische Frage der Evidenz, worin hast du dich vergangen? Antwortet er noch politischer, als hätte er die Frage nicht verstanden. In diesem Leibrock, hohe Witz, und hat sich dadurch nur geschadet. Jawohl. Ach, rief Sachari und schüttelte verzweifelt den kleinen Kopf, sich die Ohren mit den Händen zuhaltend. Er hat sich bei dem Gendarmenwachtmeister in der Klosterstadt ein gelbes Stückchen für 2,5 Silberrubel monatlich gemietet und läuft jeden Montag mit seinem Krug an den Fluss hinunter nach Wasser. Aber Gesicht und Gestalt sind sehr spitz geworden. Und er lässt euch sagen, Natalia Nikolajewna, ihr möchtet recht bald zu ihm kommen. Morgen noch reise ich hin, antwortete die Pröbstin weinend. So, was wären sämtliche Neuigkeiten? Der Staatsanwalt aber, der uns den Brief brachte, sagte nur, ganze Sache geht mich gar nichts an. Ihr habt eure eigene Obrigkeit. Er hat mir auch keinen Brief mitgegeben, sondern nur schön grüßen lassen. Nehmen Sie also bitte hier mit seinen Gruß entgegen, wenn was dran liegt. Und noch einen Gruß an Sie alle habe ich vom Herrn Dermosessow. Ich traf ihn in der Stadt. Er kam in einem feinen Wagen vorbeigefahren. Und rief, wie er mich sah, warte mal ein wenig, hier vor dem Tor, Diakon. Ich bring dir gleich etwas. Eure Postmeisterin nebst gestern hat mir bei meiner Abreise ihr Stammbuch aufgehalst. Ich sollte dir da ein paar Verse hineinschreiben. Ich hab's versehentlich mitgenommen. Und nun weiß ich nicht, wie ich sie zurückschicken soll. Sei so gut und nimm's mit. Denke mir, holt dich dieser und jener. Gib her, sag ich, um ihn loszuwerden. Hier ist es. Der Diakon holte aus der Tasche seines Leibrocks ein dünnes Büchlein mit bunten Blättern und las vor. Auf das letzte Blatt Papier schreibe ich der Zeilen 4. Voller Ehrfurcht, meine Damen, wo ihr bekommt, in Teufels Namen. David bezeugt euch seine Ehrfurcht. Nehmt sie also hin, als den Lohn, der euch gebührt. Und Abkiller warf das Album mit der Ehrfurchtsbezeichnung der Mosesows auf den Tisch und begab sich in den Pferdestall, um sich dort nach den Reisestrapazen auszuschlafen. Am Tage darauf reiste Natalia Nikolajewna zu ihrem Gatten und der Diakon blieb allein in dem Hause des Verbannten zurück. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar.